Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel. Am Mikrofon ist Stefanie Hoster, die Redakteurin der heutigen Sendung. Ein Hörspiel von Yukio Mishima nach einer klassischen Vorlage des japanischen Nottheaters in der Bearbeitung von Donald Lawrence Keane und Otto Heinrich Kühner habe ich heute ins Programm genommen. Die eigenwillige Produktion von 1958 kommt von Radio Bremen. Sie trägt den Titel »Das Traumkissen«. Es spielen Hildegard Grete, Pinkas Braun, Dagmar Altrichter und viele andere. Komposition Klaus Blum, Regie Karl Nagel. Wie schön, Giro, dass du gekommen bist. So lange haben wir uns nicht mehr gesehen. Ja, Kiko. Es ist 10 Jahre her. Und wie groß du geworden bist. Aber den Koffer kann ich doch tragen. Nein, lass nur, ich trage ihn selbst. Bitte komm doch herein. Wie hübsch es hier ist. Es sieht genauso aus wie in meinem alten Kinderzimmer. Ja, das Zimmer möchte ich nie vergessen. Dort habe ich dich aufgezogen. Dieses Zimmer habe ich genauso eingerichtet wie das in eurem Haus in Tokio. So habe ich mir die Erinnerung daran bewahrt. Unser Haus und das Zimmer darin sind im Krieg niedergebrannt. Ich weiß. Aber hier hat sich nichts verändert. Meist als käme ich nach Hause zurück. Und das Haus, das niedergebrannt ist. Seit wann hast du den Raum hier so eingerichtet? Seit 10 Jahren. Seit ich die Stellung bei deinen Eltern aufgegeben habe. Die Papierornamente erneuere ich jeden Monat. Es ist unglaublich, wie sehr Frauen an der Vergangenheit hängen. Ich muss mich übrigens entschuldigen, dass ich in aller Frühe komme, aber unser Bus hat einen Unfall gehabt. Wo? Auf dem Pass, einen Achsenbruch. Ja, dort passiert dauernd etwas. Wir warteten und warteten, aber es kam keine Hilfe. Dann zog ich mir den Mantel über den Kopf und schlief im Bus. Als ich aufwachte, war es schon 3 Uhr. Die letzten Meilen bin ich dann zu Fuß gegangen. Ich hatte doch etwas geahnt. Plötzlich, mitten in der Nacht, bin ich aufgewacht und habe mich angezogen. Ich fühlte mich so unruhig, dass ich genau wusste, ich würde doch nicht wieder einschlafen können. Hast du dir gedacht, dass ich kommen würde? Ja. Ich habe immer gewusst, dass wir uns einmal wiedersehen würden. Aber was denkst du, weshalb ich eine solch lange Reise unternahm? Ja, hierher kommt eigentlich niemand, um Geschäfte zu machen. Das kann ich mir denken. Es ist ein Zeichen, dass es mit mir zu Ende geht. Sonst hätte ich mich nie entschlossen, hierher zu kommen. Was sagst du da? Du bist doch gerade erst 18 Jahre alt. Kann das Leben denn da zu Ende sein? Es mag stimmen, dass ich 18 Jahre alt bin. Aber ich bin trotzdem klug genug, um zu wissen, wann mein Leben vorbei ist. Dein Haar ist noch schwarz, dein Rücken ist gerade, du hast keine Falten im Gesicht. Du siehst das nur nicht richtig. Mein Haar sieht wohl schwarz aus, aber in Wirklichkeit ist es schneeweiß. In Wirklichkeit sind meine Zähne ausgefallen und mein Rücken ist krumm. Das verstehe ich nicht. Hast du vielleicht irgendwo ein junges Mädchen? Du meinst, ob ich verliebt bin? Ja. Ich habe nie geliebt und bin nie geliebt worden. Dann ist es also kein Liebeskummer? Sei doch nicht so dumm, Kiko. Liebeskummer, das ist etwas für Kinder. Ja, was kann es denn sonst sein? Bist du von einem Freund hintergangen worden? Ein Freund? Ich habe nie einen Freund gehabt. Oder hast du vielleicht die Prüfung nicht bestanden? Ich gehe längst auf keine Schule mehr. Dann musst du irgendwo in der Welt sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ich habe meine Zeit damit zugebracht, zu Hause herumzulungern. Aber warum sollte dann dein Leben vorbei sein? Es fängt doch eigentlich erst an. Es war vorbei, bevor es überhaupt angefangen hat. Jetzt weiß ich, was dir fehlt. Du hast nicht genug Schlaf gehabt und bist gereizt. Geh ruh dich aus. Ich mache inzwischen das Frühstück für dich, dann wird es dir gleich besser gehen. Ich richte dir schnell das Bett. Warum starrst du denn so in den Garten hinaus? Warum lassen eigentlich alle Pflanzen und Büsche in deinem Garten die Köpfe hängen? Nicht eine einzige Blume blüht. Seltsam, dieser Garten. So dunkel und still. Der Garten ist tot. Die Blumen blühen nicht und es reifen auch keine Früchte darin. Das ist schon lange so. Meinst du mit lange? Die Zeit, seit dein Mann dich verlassen hat? Du weißt also Bescheid. Zufällig. Ich traf neulich in Ginza einen Plakatmann. Er hat mir von der Sache erzählt. Wovon hat er dir erzählt? Von dem Kissen natürlich. Wie? Er hat mir gesagt, dass du hier ein ganz besonderes Kissen hast. Aber warum schaust du mich so entsetzt an? Ich erzähle dir nur, was dieser Mann mir berichtet hat. Du darfst solche Geschichten nicht ernst nehmen. Wie du meinst. Auf jeden Fall hast du ein seltsames Kissen. Ich hörte, Dein Mann hätte es einmal gefunden im Sommer und sei darauf eingeschlafen. Du warst damals gerade in die Stadt gegangen, um etwas zu besorgen. Als du am Abend nach Hause kamst, war dein Mann nicht mehr da. Und er ist seitdem nie wieder zurückgekommen. Bitte sprich nicht weiter, genug jetzt. Ich möchte über diese Dinge nicht sprechen. Und seit dem Tag damals haben die Lilien und die Nelken und alle die anderen Blumen in deinem Garten aufgehört zu blühen. Das stimmt doch nicht, wahr? Und das Kissen stammt aus einem Ort in China namens Kantan. Aber wie kommt es, dass wenn ein Mensch auf diesem Kissen schläft... Das weiß ich auch nicht. Ich selbst habe mich immer gefürchtet, darauf zu schlafen. Weißt du, was dieser Plakatmann in Ginza erzählt hat? Er sagte, wenn man auf diesem Kissen schläft und ein Weilchen träumt, dann erscheint einem hinterher die ganze Welt schal und sinnlos. Wenn man dann in das Gesicht seiner Frau blickt, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie man es fertiggebracht hat, mit ihr zu leben. Er sagte mir, dass er selbst unmittelbar darauf sein Haus verlassen habe und fortgegangen sei. Oh, Kiko, es tut mir leid, wenn ich dir wehgetan habe. Du brauchst dich nie zu entschuldigen. Ist nicht deine Schuld. Hast du denn seitdem das Kissen jemals wieder benutzt? Ja, noch dreimal. Dreimal? Ja, nachdem mein Mann mich verlassen hatte. Du weißt, manche Männer haben kein Taktgefühl Frauen gegenüber. Es sind ein paar da gewesen, die mir Anträge gemacht haben. Und jedes Mal hat das Kissen seine Wirkung getan. Du meinst, diese Männer sind alle wieder fortgegangen? Ja. Erzähl es mir doch bitte. Nun, immer wenn es ein bisschen gefährlich wurde, dann habe ich den betreffenden Mann gebeten, auf dem Kissen zu schlafen. Und wenn er dann die Augen wieder aufschlug, erschien ihm die ganze Welt sinnlos und er hatte keinen Blick mehr für mich. Ja, junger Herr, und so ist einer nach dem anderen fortgegangen und hat sich nie wieder sehen lassen. Und was meinst du damit, wenn du sagst, dass die Welt ihnen sinnlos erschien? Frauen, Geld, Ruhm, alles das... Dann kann mir dein Kissen keine Überraschungen bieten. Frauen sind Seifenblasen, Geld ist eine Seifenblase und der Ruhm ebenso. Die Welt, in der wir leben, ist nur das, was wir in diesen Seifenblasen gespiegelt sehen. Ich habe alle diese Dinge durchschaut. Und deshalb ist auch mein Leben zu Ende. Glaub mir, Kiku, ich bin der einzige Mensch, der ohne jede Gefahr auf diesem Kissen schlafen kann. Das glaube ich nicht. Es macht mich traurig, wenn ich mir vorstelle, dass du auf meinem Kissen schläfst und hinterher deine alte Kiku ansiehst, als wäre sie eine Fremde. Und dass du dann vielleicht fortgehst, um nie wiederzukommen. Mach dir darum keine Sorgen. Für mich besteht keine Gefahr. Woher willst du das wissen? Ich weiß das. Ist das da das Kissen? Ja. Dann lege ich mich gleich hin. Wenn du meinst. Ich richte dir einstweilen das Frühstück. Aber wollen wir vorher einen Pakt schließen? Wenn mein Kissen dich dazu bringt, fortzugehen, wirst du mich dann mitnehmen? Aber ich sage dir doch, dein Kissen wird überhaupt keine Wirkung auf mich ausüben. Ich bin nur hierher gekommen, weil ich mir fest vorgenommen habe, das zu beweisen. Aber ich spüre schon, wie müde ich werde und gleich einschlafe. Wenn du mir nur versprechen wolltest, mich mitzunehmen. Du möchtest gern deinen Mann suchen, nicht wahr? Ach nein, so etwas Dummes habe ich nie... Doch, doch, das hast du. Siehst du, du bist ganz verlegen. Du kannst das nicht verstehen, junger Herr. Das Warten fällt so schwer. Wie wäre es denn, wenn du selbst einmal auf diesem Kissen schliefest? Dann könntest du doch deinen Mann vergessen. Ich habe zu viel Angst. Ich fürchte mich vor der Macht des Kissens. Ja, wenn du dich fürchtest, dann tu es nicht. Aber nun lass mich bitte allein. Ja, ja, schon gut. Ich gehe. Sie rascheln im Wind, sinnlos, zwecklos, sie zittern, sie schwanken, Schuldig ist die Lilie, die nicht blühen will. Was ist? Wer bist du? Wie schön du bist. Rate, wer ich bin. Das hasse ich am meisten bei den Frauen, dass sie nie ohne Getue ihren Namen nennen. Du magst also Frauen, die gerade und offenherzig sind. Aber dann sind sie doch so uninteressant. Na, Frauen sind in jedem Falle uninteressant. Wie selbstsicher du tust. Komm. Trink erst einmal. Nein, danke. Ich betrinke mich nicht gern. Das sagst du jetzt. Aber in 10 Jahren wirst du ein regelrechter Säufer sein. Ja, möglich. Aber warum soll ich jetzt schon trinken, wenn ich erst in 10 Jahren ein Säufer bin? Was für wunderbare Augen du hast, wenn du streitest. Lass das doch. Ich mag dich überhaupt nicht. Und trotzdem werden wir bei den 6 Monaten verheiratet sein. Ich liebe dich nicht im geringsten. Das ist gleichgültig, ob du mich liebst oder nicht. Es wird nicht lange dauern, dann heiratest du mich. Also gut. Keiner mag abgerissene Knöpfe und den Staub, der sich in den Hosentaschen sammelt. Nicht alle Waschanstalten sind gut. Und dann machen wir unsere Hochzeitsreise. Trinkgelder, endlose Landschaften, die man gähnend betrachtet. Schlechte Erinnerungsfotos. Du redest, als hättest du das schon einmal ausprobiert. Eine Hochzeitsreise ist eine Probe darauf, ob man gut ausgerüstet ist fürs Leben. Was für bezaubernde Dinge du sagst. Wirklich. Nach den ersten 5 Jahren wirst du noch schön und blank aussehen, wie ein gepflegtes Stück Metall. Aber dann ändert sich das. Das Metall wird immer rostiger. Du meinst, du könntest mich mit solchen Worten treffen. Aber das ist ein Irrtum. Pass auf. Morgens stehe ich als Erste auf und mache Toast und koche dir ein Ei. Und du schlägst die Schale mit deinem Löffel auf. Tack, tack, tack. Was soll das alles? Und dann sage ich, wie ungeschickt du bist. Komm, ich mache es für dich. Ich mag Leute nicht, die sich überall einmischen. Warum du nur so widerspenstig bist, mein Liebling. Ich kann ja nicht mehr atmen, lass das doch. Wozu hast du eigentlich eine Nase? Damit du durch die Nase atmen kannst, wenn ich dich küsse. Ich mag nicht durch die Nase atmen. Bin ich nicht hübsch? Doch. Aber wenn du die Haut von deinem Gesicht abziehst und das Fleisch, dann bleiben dir doch nur die kahlen Schädelknochen. Wie scheußlich. Glaubst du nicht, dass manche Schädel sogar als Schönheiten unter ihresgleichen gelten? Ja, vielleicht. Erstaunlich, dein Selbstvertrauen. Aber als du mich eben geküsst hast, habe ich gemerkt, wie die Knochen unter deinem Gesicht lachten. Wenn das Gesicht lacht, lachen die Knochen auch. Ja, aber deine Knochen lachen auch dann, wenn dein Gesicht weint. Sie sagen, lach nur, wenn du willst, weine nur, wenn du willst. Unsere Zeit wird schon kommen. Was für ein hinreißender Zyniker du bist. Unser Baby ist geboren. Hallo, das ging aber schnell. Ist es nicht süß? Kennt das Baby denn seine Mama? Du. Na? Da bist du ja. Nun lass das doch, sei nicht so albern. Bist doch kein Weihnachtsmann aus dem Warenhaus. Sollen wir einmal zum Papi gehen? Ja? Sollen wir? Aber du musst doch nicht weinen. Der Papi ist selbst noch ein Kind, aber manchmal ist er ein bisschen schwierig. Papi, sieh mal, unser erstes Kind. Ja, ich weiß schon. Unser erster Totenschädel. Was glaubst du, sieht er dir ähnlich oder mir? Im Mutterleib hat er es besser gehabt als auf dieser Welt. Warum nur hat er diesen Platz mit einem schlechteren vertauscht, der kleine, törichte Kerl? Das kann ich nicht verstehen. Da, er blinzelt. Er lacht. Aha, seine Knochen haben also auch schon das Lachen gelernt. Ist das nicht entsetzlich? Du. Ich hoffe, es ist nur ein Traum. Du, da bist du. Nur ja. Ein Traum. Er lächelt und sieht seinen Papi an. Wem sieht er denn unähnlicher, dir oder mir? Dir. Wirklich? Du solltest dich darüber freuen. Nein, widerlich, ein neugeborenes Balg, das mir ähnlich sieht. Ach, sprich doch nicht so. Halt! Halt, was tust du denn? Bist du von Sinnen? Du bringst es ja um. Das will ich, ja! Jetzt ist es tot. Mein kleiner Sohn. Wie entsetzlich. Wie schrecklich. Es ist besser so für ihn. Wenn er weitergelebt hätte, dann hätte er früher oder später doch darunter gelitten, dass er seinem Vater ähnlich sieht. Diese Erfahrung muss jeder von uns machen. Du Ungeheuer. Du entsetzliches Ungeheuer. Ja, weine nur, deine Knochen lachen. Aber ich glaube, ich liebe dich trotzdem noch immer. Glaubst du? Ja. Jetzt verstehe ich erst. Du hast das Kind getötet, weil du mich liebst. Du hattest Angst davor, dass irgendein Wesen sich zwischen uns stellen könnte, nicht wahr? So war es, verzeih mir. Ich war so dumm. Wir wollen das Kind vergessen. Ich verzeihe dir. Ich verzeihe dir alles, alles, was du tust. Erstaunlich, wie weit die Selbsttäuschung einer Frau gehen kann. Aber dafür darfst du mich auch nie verlassen, Gio. Meinetwegen, wenn du mir eine treue Ehefrau sein willst. Ja, das will ich. Ich will alles für dich tun. Ich will die Fußböden scheuern. Ich will waschen und deine Kleider flicken, alles. Und wenn du mir befiehlst, nackt durch die Straßen zu gehen, dann will ich auch das tun. Ein großartiger Entschluss. Vor allem darfst du nie eifersüchtig sein. Ich verspreche es dir. Ich nehme alles auf mich. Gut, das wollen wir einmal sehen. Ich bin also ein Vater, der sein Kind verloren hat. Ich brauche einen Trost. Irgendetwas, das mich aufheitert. Eine Ablenkung, so wie andere Männer sie haben. Ja, es ist recht. Amüsiere dich, so viel du willst. Ich warte auf dich. Ganz gleich, was du tust. Ich werde auf dich warten und nie eifersüchtig sein. Ich will geduldig sein und warten. Ich bin schon zufrieden, wenn ich dich nur ansehen darf. Dann bin ich glücklich. Da, schau nur. Da kommen schon die Tänzerinnen, die dich verführen wollen. Das Kissen ist schuldlos. Wenn du tanzt, dann scheint die Sonne und die Wolken werden hell. Wenn du tanzt, verändert sich dein Leben, der Tanz ist schuldlos. Wenn du tanzt, verändert sich dein Schatten. Giro! Giro! Tanze, tanze, tanze. Giro! Tanze, tanze. Tanze. Giro. Tanze. Tanze. Tanze. Was für schöne Augen er hat. Ich habe noch nie einen Mann mit so göttlichen Augen gesehen. Das sagst du nur, weil du dein eigenes Gesicht darin gespiegelt siehst. Was für schöne Zähne du hast. Ich putze sie jeden Morgen mit Schwefelsäure. Oh, wie temperamentvoll. Wie leidenschaftlich. Ist er nicht wunderbar? Du hast eine hübsche, fette Hand. Ich möchte sie aufessen. Könnt ihr überhaupt nichts sagen, ohne zu lachen? Nichts ist langweiliger, als wenn eine Frau zu lachen anfängt. Man weiß nie, wie lange es dauern wird. Sagt er nicht bezaubernde Dinge? So, jetzt bin ich aber dran. Ich liebe deine Stirn, Giro. Sie ist breit und weiß wie die Rollbahn auf einem Flugplatz. Aber es wäre ein Jammer, wenn sie so glatt bliebe wie eine Rollbahn. Eine von euch sollte sie bebauen und etwas darauf anpflanzen. Das will ich tun. Nein, ich. Nein, ich. Wir werden es zu dritt tun. Also gut. Nehmen wir an, ihr bebaut meine Stirn. Ihr sät etwas hinein, sagen wir Karotten. Ehe ihr euch verseht, sind sie gewachsen. Jetzt pflückt ihr sie von meiner Stirn, kocht einen Brei daraus und tut den Brei auf einen Teller. Und dann? Dann esst ihr ihn auf. Oh. Jawohl, ihr verschlingt ihn. Und dann? Was für eine wundervolle Geschichte. Was geschieht dann? Nichts mehr. Die Geschichte ist zu Ende, so ist das Leben. Ich hoffe, ihr habt verstanden. Und jetzt macht schnell, dass ihr fortkommt. Nein, Giro, ich möchte nicht gehen. Ihr seid mir lästig, los, verschwindet. Wie grob er ist. Aber ich muss sagen, auch seine Kälte ist bezaubernd. Ihr seid mir lästig, habe ich gesagt. Lasst mich endlich in Frieden. Gut, wir gehen. Aber wir kommen wieder. Wir kommen wieder. Wir kommen wieder. Wir kommen wieder. Wir kommen wieder. Wir kommen wieder. Wir kommen wieder. Das Kissen ist schuldlos. Schuldig der Kopf, der darauf ruht. Die kleinen Vögel singen nicht mehr, die Blumen blühen nicht mehr, das Kissen ist schuldlos. Wach auf, Giro, wach auf, wach auf. Wer sind Sie? Wie kommen Sie hierher? Ich habe die Ehre, Ihr Privatsekretär zu sein, Herr Präsident. Präsident? Aber natürlich, Herr Präsident. Präsident? Na gut. Dann machen Sie mir doch bitte eine genaue Aufstellung über das Kapital der Firma und über mein Privatkapital. Jawohl, Herr Präsident, sofort. Ich habe schon alles da. Lesen Sie vor. Jawohl, bitte sehr. Ja? Jawohl, mein Herr. Der Herr Präsident ist anwesend. Das ist wieder die Firma in Osaka, das Übliche. Ja, hier bin ich. Verstehe. Mhm. Ja, verstehe. Ja. Wirklich. Gut. Aha, verstehe. Ja, verstehe. Ja, wiederhören. Herr Präsident, Sie sind geradezu das Abbild Ihres Herrn Vaters. Darf ich Platz nehmen? Natürlich. Danke. Wenn Sie telefonieren, sehen Sie genauso aus wie er. Genauso hat auch er immer solch langweilige Anrufe erledigt. Einfach großartig. Man hörte nie ein anderes Wort von ihm als ja oder nein. Wie wundervoll, dass Ihr Herr Vater Ihnen sein Genie vererbt hat. Da sieht man einmal, was das Blut vermag. Seltsam, wenn ich hier sitze, dann ist mir, als säße ich wieder neben ihm. Alle die alten Erinnerungen kommen mir wieder. Wenn er morgens die Augen aufschlug, dann klingelte er immer sofort nach mir. Ich saß jeden Morgen ein Weilchen neben seinem Bett und dann fragte ich ihn nach seinen Plänen für den kommenden Tag und bediente das Telefon. Und dann kam die Zeitung. Er hat immer so gerne die Klatschspalte gelesen, gleich nach den Börsenberichten. Und sogar am frühen Morgen hat er schon seine üblichen kleinen Witze gemacht. So komisch war er. Und dann kam sein berühmtes geschmortes Huhn. Er aß immer geschmortes Huhn zum Frühstück. Die Leute sagen, dass er deshalb auch im Alter immer noch so kräftig war. Geschmortes Huhn kam zu seiner Zeit in den Börsenkreisen direkt in Mode. Und er konnte mir keine größere Ehre erweisen, als wenn er mir erlaubte, sein geschmortes Huhn beim Frühstück mit ihm zu teilen. Diese Morgenmahlzeiten, ich werde sie nie vergessen. Lesen Sie mir jetzt endlich die Aufstellung vor. Jawohl, Herr Präsident. Sofort. Ja, ich bin's. Giro persönlich. Aber hör mal, Liebste, du solltest mich nicht schon so früh am Morgen stören. Ich habe zu tun. Ich mag dein Gejammer nicht schon morgens hören. Na also, was ist? Wie kann man nur am Telefon weinen? Du solltest dich schämen. Nein, ich habe es satt. Ja, das ist endgültig. Ich schicke dir eine Summe durch meinen Sekretär. Verstanden? Wunderbar. Wie richtig von Ihnen. Das nennt man Entschlusskraft. Ihr Herr Vater wird sich noch in seinem Grabe freuen, Herr Präsident. Um die Wahrheit zu sagen, das heißt, wenn ich mir in meiner Stellung eine Meinung erlauben darf, ich machte mir schon Gedanken wegen dieser Affäre. Aber Sie haben sie ja geradezu großartig gelöst. Bewundernswert. Kann ich jetzt die Aufstellung hören? Jawohl, Herr Präsident. Verzeihung, ich war so hingerissen. Also, das Kapital der Firma beträgt, wie Sie wissen, 230 Millionen Yen. Die Aktivposten betragen... Wie viel von dem Aktienkapital ist in meinem Besitz? Einen Augenblick, bitte. Was war das? Es lohnt sich nicht, darüber nachzudenken, Herr Präsident. Die Leute der Liga regen sich über irgendetwas auf. Das ist aber allerhand Lärm, den die Liga da macht. Sie haben recht, Herr Präsident. Hier am Fenster können Sie sehen, die Bevölkerung ist in Aufruhr. Wie viele Aktien habe ich? 55% des Gesamtkapitals. Verkaufen Sie alles? Jawohl, Herr Präsident. Alles verstanden? Das wird eine Sensation beim Aufsichtsrat und bei der Aktionärsversammlung geben. So, nun weiter. Wie hoch beläuft sich mein persönliches Vermögen? Auf 8 Millionen Yen in bar und 12 Millionen in Wertpapieren und Grundbesitz. Wir haben das natürlich alles wegen der Steuer ein bisschen verschleiert. Aber insgesamt beträgt Ihr Vermögen 20 Millionen Yen. Die Wertpapiere und der Grundbesitz werden sofort verkauft. Aber Herr Präsident, überlegen Sie doch bitte, was Sie tun. Mein Barvermögen wird unter die Mitglieder der Liga verteilt. Alles andere wird sozialen Zwecken zugeführt. Dahinter muss doch ein tieferer Grund stecken. Es steckt gar kein Grund dahinter. Ich bin müde, ich will schlafen, das ist alles. So, und jetzt lass mich in Ruhe. Ich bin fast schon am Einschlafen. Ach so, ich verstehe. Er hat politische Ambitionen. Hallo? Hallo? Sind dort die japanischen Nachrichten? Kann ich bitte Herrn Noyama sprechen? Jawohl, Abteilung Politik. Ich muss dem Präsidenten helfen, seine politische Karriere zu starten. Und wenn ich mich selbst dabei ruiniere und wenn es mein Leben kostet. Hallo, Herr Noyama? Ich habe eine große Neuigkeit für Sie. Ja, eine tolle Sache. Der Präsident unserer Gesellschaft hat sein gesamtes Vermögen für die Liga und für soziale Zwecke gestiftet. Er hat die Absicht, ohne einen Pfennig eine neue politische Partei zu gründen. Ja, bitte bringen Sie es in der richtigen Aufmachung. Ich rufe Sie morgen noch einmal an. Ja, bitte. Ja? Doch? Genau so. Das Kissen ist schuldlos, schuldig der Kopf, der darauf ruht. Das ist eine offene Revolte. Das ist es. Eine Art Staatsstreich. Weniger ein Staatsstreich als ein Massaker. Wir sind erledigt. Und der Staatschef schläft und merkt von allem nichts. Noch nicht 3 Jahre sind vergangen, seit er sein Vermögen weggeworfen hat, um in die Politik einzutreten. Ja, und wenn man es sich jetzt überlegt, hätten wir genau dasselbe tun sollen. Unser Vermögen rechtzeitig weggeben. Aber selbst wenn wir annehmen, dass ein armer Mann wie ich sein gesamtes Vermögen wegschenken wollte. Es bleibt ein großer Unterschied, ob man viel wegzugeben hat oder wenig. Das sagen Sie immer. Aber ich wette, Sie haben sich ein ganz hübsches Sümmchen in Ihrem Garten versteckt. Was nützt es mir? Jetzt, wo er auch die Militärklique beherrscht, ist alles aus. Natürlich. Die Herren Generäle gehorchen jedem Wink seiner Partei. Es ist im Grunde einfach, ein Held zu werden. Jeder kann das werden. Vorausgesetzt, dass er keine persönlichen Ambitionen hat. Mit Gleichgültigkeit erreicht man mehr Macht und Vorteile als durch übergroßen Eifer. Ja, heutzutage kann sogar ein Halbstarker wie er zur Macht kommen, wenn er sich gleichgültig stellt und mit einem Anschein der Ehrlichkeit erklärt, dass er weder Geld noch Frauen noch Ruhm haben will. Und wenn er ständig schläft. Deshalb hat er auch das ganze Volk hinter sich. Da er auch das Parlament und die Jugendorganisationen hinter sich hat, müssen wir uns auf das Schlimmste gefasst machen. Haben Sie übrigens bemerkt, dass die führenden Männer der Schwerindustrie sich in der letzten Zeit immer mehr hinter ihn gestellt und sich als begeisterte Patrioten aufgeführt haben? Erst gestern hat im Industriellen Club jemand eine Rede gehalten, deren Inhalt mir Kopfschmerzen bereitet hat. Das Essen im Club soll aber immer noch sehr gut sein. Ja, ich kann diese allgemeine Gleichmacherei und Eintönigkeit im Essen auch nicht vertragen. Es ist nicht gut für meine Nieren, wenn ich nicht wenigstens einmal in der Woche anständig esse. Es ist eigenartig, welche Vorliebe diese Diktatoren für die unappetitlichsten Dinge haben. Sie haben offenbar das Gefühl, dass sie der Nation dienen, wenn sie sich selbst kasteien. Unserer hier schläft übrigens erstaunlich lang und gut, wenn man bedenkt, was für ein schlechter Esser er ist. Während er schläft, arbeiten die anderen die Pläne für ihn aus. Und wenn er dann aufwacht, stellt er sich mit seinem totenblassen Gesicht hin und hält seine Reden, nimmt Aufmärsche ab. und empfängt die Gesandten fremder Staaten. Alles befindet sich in der Umwälzung. Es ist 12:05. Und der Diktator schläft. Eine schöne Rolle, nicht wahr? Der schlafende Diktator. Sogar an dem Abend, an dem er mit seiner Leibwache hier einmarschiert ist, musste man ihm stimulierende Injektionen geben. Dann hat er die ganze Nacht dagestanden mit Augen so groß wie Untertassen. Da. Während unser Herr und Meister schläft, sind die Straßen lebendig geworden. Und alle diese ordinären Fahnen in den Straßen der Stadt. Sehen Sie nur diese hübschen Wolken am Morgenhimmel. Erst seit ich alt geworden bin und morgens früher aufstehe, kann ich so etwas genießen. Dieser Lärm. Die Jugendgruppen haben sich bereits in Marsch gesetzt. Ach, grässliche Zustände. Heutzutage stehen die jungen Leute früher auf als die Alten. Unser Giro. Entsetzlich, wie tief die Welt gesunken ist. In früheren Zeiten pflegte man zu rufen, lang lebe der König. Was für ein Niedergang. Die Massen haben keinen guten Geschmack mehr. Lang lebe Giro! Lang lebe unser Giro! Ich bekomme schon Rheumatismus, wenn ich nur diese Stimmen höre. Kommen Sie, wir gehen ein bisschen hinüber in die Halle und rauchen eine Zigarre. Ausgezeichnete Idee. Bis unser Führer Giro geruht, die Augen zu öffnen. Sie haben doch sicher Zigarren bei sich, ja? Nein, ich hoffte, Sie könnten mir eine von Ihren anbieten. Wirklich? Tut mir leid. Ich kann mir heutzutage solchen Luxus nicht mehr leisten. Das Kissen ist schuldlos. Unser Staatschef schläft noch. Er schläft noch. Er schläft noch. Während er schläft, müssen wir als Ärzte eine wichtige Entscheidung treffen. Lassen Sie mich einen Moment nachdenken. Da. Ich habe etwas. Sie haben etwas, Herr Professor? Ja. Gift. Gift? Ja. Es hat den Anschein, dass jene Folgerung, die ich stets voller Besorgnis ins Auge gefasst habe, nicht mehr zu umgehen ist. Und ich wäre Ihnen, meine Herren Kollegen, sehr verbunden, wenn Sie mich darin unterstützen würden. Alle Mitglieder der medizinischen Fakultät unserer Universität werden Sie unbedingt unterstützen. Meine Herren, es hat sich die bedauerliche Situation ergeben. Giro, unser Staatschef, muss Gift nehmen. Wir haben dieser Tatsache gefasst, ins Auge zu sehen. Selbstverständlich. Das ist eine klare wissenschaftliche Folgerung. Zweifellos. Unsere akademischen Traditionen dürfen unter keinen Umständen durch politische Bedenken beeinflusst werden. Meine Herren, ich bin hoch erfreut, dass Sie mich mit Ihrem Vertrauen beehrt haben. Unser Vaterland wird binnen kurzem zur Tat schreiten müssen. In einer derartigen Zeit hat ein schlafender Staatschef keine weiteren Missionen. Ich muss es hier einmal aussprechen, dass unser Staatsführer vom ersten Augenblick an, da er die politische Laufbahn betreten hat, bis zum heutigen Tage ununterbrochen geschlafen hat. Die einzigen Personen, die in dieses Geheimnis, dieses große nationale Geheimnis eingeweiht waren, bin ich und zwei oder drei weitere Herren, die mit der Durchführung der Staatsgeschäfte betraut sind. Eine Reihe von Ersatzmännern haben immer wohlgemerkt, ich sage immer, an seiner Stelle gehandelt und sich bemüht, die politische Macht des Staatschefs aufrechtzuerhalten. Unsere Nation ist mit einer reichen Frau vergleichbar, die mit der vorzüglichen Imitation eines Diamantenhalsbandes auf einer Gesellschaft erscheint, während das Echte in einem Safe verschlossen bleibt. Tatsächlich, so ist es. Aber die Zeit für Maskeraden und Schwindeleien ist jetzt vorüber. Unser Vaterland erwacht und die Räder der großen Maschinerie haben bereits begonnen, sich in Bewegung zu setzen. Die Quelle unserer Kraft ist nicht unser Staatsführer oder die Männer, die ihm nahestehen, sondern unsere Jugend. Die überwältigende Macht der vereinten Jugend. Großartig. Das ist die wahre wissenschaftliche Begeisterung. Die Maschinerie ist, wie gesagt, in Gang gekommen. Wir brauchen keinen schlafenden Staatschef mehr. Der schlafende Diktator muss sterben. Bravo. Bravo. Ach, was ist das? Was geschieht hier? Wer klatscht denn da? Die Stunde des Todes ist für Sie gekommen, Giro. Wir sind da, um Ihnen Lebewohl zu sagen. Bitte geben Sie mir das Glas mit dem Wasser. Jawohl, Herr Professor. So. Und nun nehmen Sie bitte diese Medizin, Giro. Was ist das für eine Medizin? Trinken Sie sie rasch und tapfer aus. Aber ich will nicht sterben. Bitte fühlen Sie sich nicht auf wie ein kleines Kind, sondern begegnen Sie Ihrem Schicksal wie ein Mann. Geben Sie sich keine Mühe. Ich habe Ihnen bereits gesagt, ich will nicht sterben. Wir wollen Ihren Tod erleben. Erweisen Sie sich der Größe des Augenblicks würdig. Ich will nicht sterben! Hier, machen Sie keine Geschichten und trinken Sie dieses Glas aus. Nein! Ich weigere mich ganz entschieden. In diesem Fall bedauere ich. Dann muss ich Sie leider davon überzeugen, dass Ihnen keine andere Wahl bleibt, als zu trinken und uns eine höchst unangenehme Szene zu ersparen. Würden die beiden Herren bitte so freundlich sein, uns für einen Augenblick allein zu lassen? So. Und jetzt hör mir mal zu, Giro. Ich werde dich überzeugen. Hör gut zu. Wir alle, die dich besuchten, die Schöne, die Tänzerinnen, der Privatsekretär, die beiden Herren der Regierung und wir Ärzte, wir sind Geister aus der Stadt Kantan. Ich nehme an, du weißt, was das bedeutet. Es ist unser Gesetz, dass jeder, der auf diesem Kissen schläft, Erleuchtung erfahren muss. In alten Zeiten war einmal ein Mann, der den Inhalt deines ganzen Lebens träumte, während eine Schüssel Haferschleim für ihn gekocht wurde. Diese Erfahrung ließ ihn die Sinnlosigkeit des menschlichen Lebens erkennen. Und das Gleiche geschieht noch heute. Jeder der Schläfer hat demütig und gehorsam im Traum ein ganzes Leben durchwandert. Sie alle haben ihre Träume wirklich erlebt. Und um ihr Bewusstsein von der Nichtigkeit der menschlichen Existenz zu vertiefen, wurde ihnen allen, wenn sie aus ihren Träumen erwachten, das Elixier der Unsterblichkeit geboten. Jener Traum, in dem sie zum Kaiser wurden. Meine Aufgabe ist es, dieses Elixier zu reichen. Die anderen haben alle die vorgeschriebenen Gesetze befolgt, aber was ist mit dir? Du hast von Anfang an nicht einmal den Versuch gemacht zu leben. In dir ist doch nicht eine Spur des normalen menschlichen Verhaltens. Sogar in deinen Träumen hast du dich eindeutig und entschlossen gegen das Leben gekehrt. Ich habe dich die ganze Zeit über beobachtet. Ja, natürlich, alter Herr. Wir sind eben frei, auch in unseren Träumen. Es ist unserer eigenen Entscheidung überlassen, ob wir versuchen wollen zu leben oder nicht. Deine Einstellung ist nicht sehr löblich. Das kümmert mich nicht im Mindesten. Aber mich kümmert es. Einen Verrückten wie dich kann ich nicht von der Nichtigkeit der menschlichen Existenz überzeugen. Mit anderen Worten, bei dir kann ich meine Aufgabe nicht erfüllen. Und wenn es erst einmal so weit gekommen ist, dann ist es mir nicht mehr möglich, dich ins Leben zurückzurufen. Das aber wäre eine Verletzung meiner geheiligten Pflichten. Du kannst reden, solange es dir beliebt. Ich will nicht sterben. Aber das ist doch ein Widerspruch in sich selbst. Deine Gründe entbehren jeder Logik. Warum? Weil du überhaupt niemals versucht hast zu leben. Du bist schon bei Lebzeiten gestorben. Wie kannst du dann erklären, du wolltest nicht sterben? Das macht nichts. Jetzt will ich leben. Bitte, trink jetzt erst einmal dieses Glas aus. Und dann kannst du weiter über diesen Unsinn nachdenken. Nein, ich will leben. Hier hast du dein Glas. Das Kissen ist schuldig. Wach auf, junger Herr. Wach doch bitte auf. Ach, so ein unschuldiges Gesicht hast du im Schlaf. Genauso hast du als Kind ausgesehen. Wach endlich auf. Das Frühstück ist fertig. Der Reis ist dampfend heiß. Du hast immer gesagt, dass du Reis nur magst, wenn deine Kiko ihn gekocht hat. Ist es denn schon morgen? Heller Tag. Und das Wetter ist herrlich. Die Vögel zwitschern im Garten. Kiko. Ich habe erstaunliche Träume gehabt. Ja, ich nehme an. Aber nicht wie du denkst. Ich bin anders als die anderen. Das Leben ist genau so, wie ich es immer gesehen habe. Mich hat nichts überrascht. Falls du weggehen willst, so wie damals mein Mann... Ich weiß, das möchtest du. Du würdest es gern sehen, wenn ich jetzt auf Wanderschaft ginge. Aber du musst dich mit den Tatsachen abfinden. Vergiss deinen Mann. Ich gehe nirgendwo hin. Du hast die Chance, mit mir zu kommen, verloren. Du wirst deinen Mann nicht wiederfinden. Seltsam. Jetzt, wo ich dich das sagen höre, fühle ich mich auf einmal erleichtert. Ich fühle mich stark. Ja, Kiku. Und dieses Gefühl trügt dich nicht. Du lebst. Junger Herr, willst du wirklich immer hier bleiben und mich nicht mehr verlassen? Bestimmt will ich das. Ich bleibe für immer. Es tut dir doch nicht leid. Ich bin so glücklich. Dann hat dieses Zimmer doch seinen Zweck erfüllt. Wie herrlich, dass ich von jetzt ab mit meinem jungen Herrn hier wohnen darf. Das ist, als ob die Kiko, wie sie vor 10 Jahren war, wieder lebendig geworden wäre. Ich will immer hier bleiben. Vielleicht so lange, bis ich sterbe. Ich werde meinen Mann vergessen. Mir ist, als zöge hier ein ganz neues Leben ein. Warum nur? Ich glaube, ich habe noch nie einen so wundervollen Morgen erlebt. Schau nur da draußen. Ist das nicht schön? Kiku, der ganze Garten ist voller Blumen. Ja, die Blumen blühen. Wie schön es hier draußen ist. Ja, junger Herr. Schau nur, Lilien, Rosen, Primeln, Veilchen, Astern. Herrlich ist das. Sie sind alle gleichzeitig aufgeblüht. Ja, unglaublich. Wer hätte je gedacht, dass noch einmal solch ein Morgen kommen würde? Kiku, wo ist der Brunnen? Dort oben, links. Rings um den Brunnen ist alles voller Blüten. Wie wunderbar. Der Garten lebt wieder. Soweit das Hörspiel von Yukio Mishima aus dem Jahr 1958, das ganz von ferne noch die Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs in Japan zeigt. 9 Jahre früher, nämlich 1947, kehrt ein Mann wie der im Hörspiel an den Ort seiner Kindheit zurück. Es ist der Schriftsteller Raymond Queneau, der 1903 in der Stadt Le Havre geboren wurde. Auch hier blühen die Blumen nicht. Götz Schulte liest jetzt Raymond Queneaus Text. Frankreichs Café. Schließlich bin ich am Meer auf einem Boulevard herausgekommen. Etwa 20 Boote lagen auf der Reede, ihre Lichter tanzten, um sie der Nimbus des berühmten Wetters von Le Havre. Regen, Wind, Sturm. Die Hälfte des Barometers in die Atmosphäre ausgestrahlt. Als ich vor mehr als 25 Jahren diese Stadt verließ, bin ich, einsam wie ein Mann, noch ein letztes Mal hierher gekommen, um aufs Meer zu sehen. An diesem Tag hat es geregnet, gewindet, gestürmt, genau wie heute. Und ich fand das sehr poetisch, erstaunlich, dass ich nicht auf der Stelle ein Gedicht geschrieben habe. Zweifellos habe ich es einfach nicht geschafft. Damals glaubte ich daran, in Paris zum Dichter zu werden. Aber das ist erst viele Jahre später geschehen, so viel ich glaube. Kein Zweifel, in dieser Zeit dachte ich, wenn ich so im Regen am Meer spazieren gehe, würde das Gedicht schon kommen. Das nennt man Unschuld der Jugend, jener Zeit, in der man voll Verachtung steckt für die Literatur. Heute, nach so vielen Jahren öffentlich betriebener Literatur, ging ich an diesem regnerischen Novembertag nicht spazieren, um hier den Gegenstand eines Gedichts, einer Novelle oder gar eines Romans zu suchen. Dass ich nun darüber schreibe, macht nichts, aber beabsichtigt war es wirklich nicht. Ein Freund fuhr mit dem Auto nach Le Havre, ich bin eingestiegen und irgendwie kam das Ganze in Le Havre an. Er ging dann seiner Wege und ich ebenfalls. Nein, verdammt, recht überlegt war es sicher nicht der Drang, diese finstere Angelegenheit in Literatur zu verwandeln, die mich auf diesen Boulevard am Meer geführt hat. Ich habe niemals den Drang, was auch immer in Literatur zu verwandeln, falls es was auch immer einmal geben sollte. Le Havre als Stadt ist zwischen den Kriegen eine recht trübe Sache. Natürlich, ein Hafen. Da gab es Puffs, Kneipen, Eine davon hatte eine mechanische Geige, ein seltsames Instrument, hergestellt in Hamburg. Matrosen, die sich prügeln, Sirenen, Räder und Kaffeehändler. Man drehte Kinofilme, die schlecht ausgingen. Und außerdem regnete es im Allgemeinen. Der damalige Krieg war zum Kringeln. Leute, generell Militärs, waren aus allen Teilen der fraglichen Welt gekommen. Da hat es nur so gewimmelt. Nach 20 Jahren habe ich es dann doch ein bisschen romantisiert. Entschuldigung. Der damalige ist also nicht so schlecht gelaufen, besser als der von 70. Aber in dem jetzigen Krieg hat es uns doch ganz mies erwischt. Le Havre gehörte zu den Städten, die am stärksten bombardiert wurden, quantitativ am meisten, gleich nach Berlin und einer weiteren. Ich habe das, glaube ich, in Le Monde gelesen, dem immer bestens informierten Blatt. In 2 Tagen wurde die Stadtmitte mit Feuer und Getöse dem Erdboden gleichgemacht. Die Toten hat man nicht einmal mehr gezählt. Manche liegen sogar noch unter Steinen und Schrott. Diese Haufen sind übrigens weder besonders groß noch besonders hoch. Im letzten Jahr, im September, also ein Jahr danach, hatte es sich noch nicht so richtig gesetzt und überall war Staub. Durch den Regen setzt sich der Staub, wie alles andere auch. So etwas nennt man Kahlschlag. Es ist wie vom Pont Royal aus, einer Pariser Brücke, einfach so herausgegriffen. Der Blick auf die Gare Montparnasse, nichts dazwischen. Ein Etwas, nicht höher als ein paar Zentimeter. Und die fraglichen Haufen, wie gesagt, weder besonders hoch noch besonders groß. Das wäre die Stadtmitte. Bleibt noch die Umgebung, Vororte, wo Lavre nun sein Leben lebt. An Stellen, die zu meiner Zeit verlassen waren und nun zu Zentren geworden sind. Le Rond-Point beispielsweise. Im Jahr 14 hat man hier Lebensmittelgeschäfte geplündert, die Maggi-Würfel verkauft haben. Und im Jahr 17 die Kameltreiber aus dem Fenster geworfen. Von Salacrou aus bin ich dann gegen 5:30 hier angekommen. Ich kam an einem Postamt vorbei, das mir in der Kindheit am Ende der realen Welt zu liegen schien. Dort liegt es heute noch. Ich habe eine Ansichtskarte mit den Ruinen gesucht, gefunden und verschickt. Ich fand das symbolisch. In den Straßen war ziemlich viel los. Sie waren belebt. Aber fast keine Amerikaner mehr. Letztes Jahr wurden die Mädchen mit 2 Pritschenwagen zum Dancing in ein Lager in der Nähe von Harfleur gebracht. Auf die Pritschenwagen hatte man mit Kreide geschrieben, es gibt Essen. Es begann zu regnen. Ich bin vor der Zentrale der Kommunistischen Partei vorbeigekommen. Man kann dort eine Broschüre über den Wiederaufbau von Le Havre kaufen, dem großen Hafen Frankreichs. Es regnete und regnete immer mehr. Ich bin in eine kleine Bar gegangen. Sie lag in einer kleinen Straße, die senkrecht auf eine andere stößt, die vor dem damaligen Krieg Cour de la République hieß. Vielleicht heißt sie heute noch so. Dort waren eine ziemlich hässliche Nutte und 3 oder 4 Kerle, die Matrosenjacken, englische Zigaretten und Damenschuhe verschacherten. Nie käme ich auf die Idee zu schachern. Vielleicht hätte ich ein gutes Geschäft gemacht. Die Schacherer sind schließlich fortgegangen. Ich ebenfalls, was den Regen aber nicht hinderte, weiterzufallen. Ich folgte einem Boulevard, der mehrmals den Namen gewechselt hat. Der Kriege wegen, kann ich mir denken. Zwischen 70 und 14. De Strasbourg. Die linke Seite, wenn man aus dem Bahnhof kommt, sieht ganz zerhauen aus. Die andere Seite hat eine kleine Zahl von Ruinen aufzuweisen und außerdem einen deutschen Bunker, aus dem man eine amerikanische Bar gemacht hat. Man geht die Treppe hinunter. Schon ist man da. Ich war der einzige Gast. Eiskalt war es. In einem Bunker ist es ohnehin nicht zum Totlachen, selbst in einem umgebauten. In einem Café ist es noch erträglich, wenn man ganz allein ist, aber in einem so feinen Schuppen bekommt man es mit der Angst. Ich bin nicht lange dort geblieben. Überdies war der 3 nicht gerade erstklassig. Die Keeper waren so freundlich, mir einen Ort zu nennen, wo ich mich stärken konnte. Mein Hotel lag ganz oben an der Küste, das war weit, also haben sie mir das X empfohlen. Ich hatte Mühe, es zu finden. Es liegt in einem Viertel, in dem ich als Junge nicht verkehrte, auch wenn ich, seltsam ist auch wenn, auf dieser Seite geboren wurde. Nach dem letzten Schock könnte man meinen, die Leute von Le Havre wüssten überhaupt nicht mehr, wo ihre Straßen geblieben sind. Ich habe es dann schließlich nach zahlreichen Umwegen im Regen ausfindig machen können. Es war ein kleines Restaurant mit 5, 6 Tischen und einer Einrichtung, die man bescheiden nennen könnte. Hier habe ich sehr gut und auch ganz schön teuer gegessen. Seriöser Schwarzmarkt. An einem Tisch saßen 3 junge Leute, die untereinander alle möglichen Dinge verschacherten. Hübsche Burschen, sahen aus wie arbeitslose Widerständler. An einem anderen Tisch saßen 2 ziemlich betrunkene Nutten in Begleitung von 2 Amerikanern, beide in Zivil und nicht mehr ganz jung. Einer mit Brille. Sie aßen immer nur Austern. Die Mädchen kringelten sich, weil sie in allen möglichen Sprachen Rade brächten, mit einer Spur Deutsch. Eine der beiden war eine Kabylin. Sie hatte mit einem Kerl am anderen Tisch, einem Berber, ein Gespräch auf Arabisch angefangen. Ihre Freundin war aufgestanden, um zu telefonieren. Der Apparat war direkt im Raum. Sie verlangte die Nummer 38 in Livarot. Den Amerikanern schien die Zeit lange zu werden, bis man zur Sache kommen würde. Sie konnten die jungen Kerle am anderen Tisch nicht leiden. Einer der Amerikaner ist aufgestanden und hat so getan, als würde er die Jacke für eine Schlägerei ausziehen. Aber die Biene kam vom Telefon zurück und hat ihn beschwichtigt, hat ihm eine Auster in den Rachen gestopft. Da hielt er dann still. Übrigens haben sie noch einmal immer nur Austern gegessen. Währenddessen habe ich mir den Bauch vollgeschlagen und Traminer dazu getrunken. 2 neue Kerle sind hereingekommen. Einer von ihnen hatte den Hut über die Augen gezogen und trug einen Gabardinmantel. Der Wirt hatte ihn mit »Tag, Jacqueline« begrüßt. Sein Begleiter war sehr jung. Das Telefon hat geläutet. Es war Livarot, der Rückruf. Das Mädchen ist gerannt. Es ging um Pakete, Päckchen, Sendungen. Ich war kurz davor zu sagen, dass ich auch noch da bin. Der Livarot ist schon klasse, aber komplizierte Geschichten über die Versorgung sind ermüdend. Als ich draußen bin, regnet es. Es gibt große Wasserlöcher. Ich irre übers Trümmerfeld. Mehrmals falle ich beinahe auf die Fresse. Der Schlamm kriecht mir die Beine hoch. Die Socke wird nass. Da ist ein ganz interessanter Haufen Alteisen. Ein Kind, um diese Zeit noch nicht im Bett, stöbert darin herum. Etwas weiter eine kleine Baracke, eine Metzgerei. In der Ferne ein erleuchtetes Kino. Etwas beschwipst lehne ich mich gegen ein Mäuerchen, wieder errichtet in einem nicht gerade eindeutigen Etwas, und übe mein Auge, um all das festzuhalten. Nicht um darüber zu schreiben, das kam erst später, sondern um zu sehen, wie kaputt diese Gegend ist. Nach und nach komme ich dem Meer näher. Schließlich bin ich da. Etwa 20 Boote liegen auf der Reede, ihre Lichter tanzen, um sie der Nimbus des berühmten Wetters von Le Havre. Letztes Jahr zerstörten die Amerikaner die deutschen Kasematten, die sich hier befanden, aber das war am helllichten Tag. Es gab einen Haufen, für mich, außerordentlicher Maschinen, vor allem eine mit mächtigen Kiefern, die Zement fraß, Kies schiss und Sandpiste. Dank dieser Arbeiten gibt es jetzt hier einen Strand. Natürlich ist um diese Zeit niemand hier, bei diesem Wetter. Das alles hier ist verdammt einsam. Ich patsche zurück nach St. Adresse hinauf. Auf der Seite des Zollhauses sehe ich Lichter. Vorn reist eine als Hotelboy verkleidete Person, eine Frau, wie ich feststelle, 2 dicke Captains der britischen Marine auf. Sie widerstehen nicht der Versuchung. Ich gehe ihnen nach. Im ersten Saal ein Tatütata. Links kommt man zur Bar, hinten ein Dancing. Es gibt ein Orchester aus 3 Figuren, die einen hinlänglich angenehmen Lärm verursachen. Ein Animierherr und eine Animierdame tun so, als würden sie Swing tanzen. Sie können es nicht, aber sie bestellen beim Keeper schwarzen Kaffee. Einer der Captains tanzt mit der Hotelboy-Dame, die ihre Opelonde abgelegt hat. Ein Herr in Gabardinmantel kommt herein, noch einer, aber der hier ist voll mit Flecken. Ohne seinen pitschnassen Hut abzunehmen, fordert er die Klofrau auf und jetzt schwurfen sie. Dann kommen ein paar Bürger herein. Ich trinke 2 Weinbrand. Ich finde es beschissen langweilig. Ich verziehe mich. Ich versuche, mein Hotel zu finden. Das ist haarig. Glücklicherweise treffe ich einen Gasmann, der mir freundlich Auskunft gibt. Von der Küste oben schaue ich auf die Bescherung. Ich denke an die eigenen kleinen Ruinen, meine persönlichen Ruinen. Im Hafen wird schwer geschuftet, für den Kaffee-Import. Ein Haufen Lichter. Hier brummt es. Oder es tut so, als würde es brummen. Und danach dann schwarze Zonen. Ruinen, Huren, Depperei. Dagegen ist Paris eine seltsame Maskerade, ein wenig ältlich. Hier ist das wahre Frankreich. Unter meinen Augen. Darüber regnet es. Entschuldigung, ich bin ein Dichter. Die Ruinen, die Huren, die Depperei, das erfreut immer das Herz der Dichter. Ein muslimischer Soldat fragt mich, wo der Marienfriedhof ist. Was mag der um diese Zeit dort verloren haben? Schließlich erreiche ich mein Hotel. Hier schlafe ich. Götz Schulte las zum Abschluss unserer heutigen Hörspielsendung Frankreichs Café von Raymond Queneau.